Weihnachtszeit. Niemand braucht jetzt ängstlich sein. Zur Weihnachtszeit vertreibt die Dunkelheit der helle Schein. In unserer Welt voll Überfluss breit aus unser Lächeln der Freude. Umarme damit die Welt zur Weihnachtszeit. Und wenn du betest, bete auch für die anderen. Zur Weihnachtszeit erschlug, wenn selbst du Freude erfahren. Durch dein Fenster sieh die Welt, sieh eine Welt, die Angst zerreißt, wo sich der Tod zum Kuss gesellt, wo Sterben Tränen Flüsse schreit. Und wenn die Weihnachtsglocken läuten, tönen sie auch vom Untergang. Doch heute danke Gott, für dich. Näher die Welt, da spüren sie das Weihnachtszeit. Näher die Welt, fühlt dort man denn das Weihnachtszeit nun ist. Und wie der Schnot in Afrika zur Weihnachtszeit das größte Geschenk in diesem Jahr ist Zuflucht. Für all die fliehen vor Kriegen da, und das nicht nur in Afrika. Für jeden auch das Weihnachtszeit nun her die Welt. Ein Safe, ein Glas für jedermann, das für sie, die hier durch die Hölle fand, für die denn auch das Weihnachtszeit nun her die Welt, das spüren sie, das Weihnachtszeit näher die Welt, das spüren sie, das Weihnachtszeit näher. Weihnachtszeit.